Das Plateau von Sepo im Bezirk Gangwon in der DVRK verwandelte sich in eine große Viehzuchtbasis. Hier schlugen jetzt die Futtergräser von guten Sorten ihre Wurzel. So wird die Produktion von Futtergräsen weiter gesteigert und auf den Grasfeldern werden die Haustiere wie Rinder, Ziegen und Schafe, die Gras fressen, gezüchtet. Durch die Errichtung der Fleisch- und Futterverarbeitungsbasen und Wohnhäuser bekam die große Viehzuchtbasis in Sepo ein neues Ansehen. In den Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden werden verschiedene Naturenergien aktiv ausgenutzt. Und die Fragen für die wissenschaftlich-technische Pflege der Grasfelder wurden befriedigend gelöst.